Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist's die Episode 39. Sonderfolge! Am 30.01.2021, sprich gestern, fand die virtuelle Worldwide CashCon 2021 statt. Ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut, live am Monitor zuzuschauen. Nun ja, also der TJ hat. Und hier seine Eindrücke. Sonderfolge. Ja, hallo erstmal. Es ist 17 Uhr Berliner Zeit. Oder 10 AM CST, was immer das für eine zentrale, keine Ahnung, Zeit ist. Ich kenne mich damit ja nicht aus. Gerade hat die Worldwide CashCon 2021 begonnen und der Programmpunkt Opening Keynote bei Brian Roth und die Virtual Tour of Headquarter and Signal Cafe Lackey Panel. Ja. Brian erläutert zum Auftakt der CashCon, wie sich Geocaching in Zeiten der Pandemie veränderte. Dazu etwas Statistik. Im Jahr 2020 wurden laut Brian 434.000 Caches versteckt. Es gab mehr als 80 Millionen Funde. 7 Millionen Souvenirs wurden herausgegeben, 5 Millionen neue Accounts erstellt, das sind gut doppelt so viele wie letztes Jahr, und 23.000 Adventure Labs kreiert. Das sind doch Zahlen. Brian berichtet zudem vom neuen Locationless Cache GC8NEAT, der am 6. Februar startet. Sammel etwas Müll, schreib eine schöne Geschichte, wo du es tatest, und pack ein Foto von dir oder einem persönlichen Gegenstand dazu. Zack, gelockt. Abschließend bedankt er sich bei allen Mitarbeitern, Volontären, Legern und Suchern und wünscht eine schöne Zeit. 12 Minuten. Dann kommt Werbung. Irgendwas mit Geheim und Punkt, wie man Werbepartner wird und zusätzliche Neukunden generiert. DSM 2,5-HörerInnen erinnern sich. Minute 13. Chris Rockchalk, ein HQ-Lecky, macht eine Führung durchs menschenleere Headquarter. Homeoffice. Aber so stört keiner seine Erläuterungen. Endlich weiß ich, wie es dort ausschaut und wie sich die Großraumbüros darstellen. Naja, wie im Film, und plötzlich taucht in der Kantine, Küche, Signal auf, während sich in der Fließzeile ein TB-Code wiederholt. Mehrere Mülleimer lassen auf Mülltrennung schließen. Darüber hängen Anweisungen. Vermutlich, was wo reingehört. Vorbildlich. Irgendwann landet man in Brians Büro mit Brückenblick und auf einen Cache in der Nähe. Er gehört zu HQ Geotour. Subtil verweilt die Kamera auf einer Digitalanzeige eines Rechners. Sie zeigt, wer hätte es gedacht, einen weiteren TB-Code. Die erste halbe Stunde ist um und der Bildschirm wird geviertelt. Memphis Pathfinder 33, Sven Blackhawk Gare, wir kennen ihn vielleicht von verschiedenen Events hier in Deutschland, und Frau Potter, Cindy, stellen sich vor. Die letzteren zwei kenne ich persönlich und Cindy hat die Haare länger. Aha, Pandemie. Naja, meine Vermutung. Viele Grüße an dieser Stelle. Sie beginnen damit, Geocaching vorzustellen, es so zu beschreiben, wie man es einem Neuling beschreibt, erzählen aus ihrem Job, auch von Problemen, den nicht so netten Seiten des Hobbys. Minute 60. Bugsy Travel and the Ammo Boxes präsentieren ihren Song GC20. 20 Jahre Geocaching in einem Song. Schick. Anders als Dosenfischer, aber gut. Minute 70. Der Bildschirm ist erneut geviertelt, doch die Plätze von Sven und Cindy besetzten zwischenzeitlich zwei Reviewer. Blue Raya alias GeoAware USA 2 und Heartland Cacher. Es werden Fragen besprochen, zum Beispiel, warum die Anforderungen für Earth-Caches andere sind als die für normale Caches, welche Empfehlungen man Neucachern vor dem Legen ihres ersten Caches geben sollte, Nähkästchengeplauder eben. Minute 119. Bugsy Travels and the Ammo Boxes präsentieren ihren Song DNF Raute 2. Eine schicke, umgetextete Coverversion eines anderen bekannten Songs gefällt mir gut, rockt. Anders als die Dosenfischer, aber gut. Und dann folgt der Song A Forest. Ein gut gemachtes Video mit einer Geschichte zum Selberlesen. Gesungen wird aber auch. Der Stil ist ähnlich dessen von The Cure. So vermute ich denn, mit Mucke kenne ich mich bekanntlich nicht aus. Zack, schon ist es 7. Es geht um Geotours. Ab Minute 140 dominieren zwei Frauen den Bildschirm. Emily René und Geocaches. Sie referieren über Geotours. Ab Minute 156 tauscht Geocaches mit zwei Damen aus Neuseeland. Letztere hosten dort die Tuia Matauranga Geotour GT48A und erzählen über deren Besonderheiten. Minute 180. Bugsy Travels and the Ammo Boxes präsentieren ihren Song I Can't Cache, eine schicke, umgesetzte Coverversion von I Can't Dance von Genesis. Die Band gefällt. Man findet sie übrigens in der Tube. 20 Uhr. Das Thema Geocaching during a Pandemic. Adventure Labs Virtuals Earth Caches. Das neue Thema startet mit einem Video à la GIF. Bob Billy the Redneck in Geocacher in Friendly's Pandemic. Bob Billy ist zu Hause in seiner hübschen Redneck-Hütte und versucht per Telefon einen Cache-Kumpel zum Geocachen zu bewegen. Seine Telefonate bleiben zunächst erfolglos. Dann wagt er einen letzten Anruf und erhält keine Absage. Schon finden wir ihn mit Bernie Sanders in gewohnter Pose mit Maske und Handschuhen in Billy Bobs hübschem Redneck-Kombi wieder. Earthcaches, Creative Goals, Adventure Labs. The Bruce O. von Cache the Line spricht mit Gary Lewis, GeoAware, über Earthcaches, auch über GCHFT2, den ersten Earthcache und wie er entstand. Es gibt zwar vermeintlich ältere, aber dabei handelt es sich um zu Earthcaches umgewandelte Virtual Caches. Unnützes Wissen? Ja, nein, vielleicht, ich weiß es nicht, aber vorher habe ich es nicht gewusst. Und plötzlich sind schon 3,5 Stunden vorbei. Wir treffen Bob Billy the Redneck in Geocacher in Pandemic Gadget Build wieder. Bob Billy leiht sich bei einem Kumpel Werkzeug. Auf der Bob Billys Werkbank in Bob Billys Hütte herrscht eine gewisse Unordnung. Klebeband, Pinsel, Maßband, Stifte, ein Geodreieck, ein Akkuschrauber und eine Flasche Kohleanzünder stehen und liegen unter anderem herum. Letzteren ergreift Bob Billy. Wieso, bleibt unklar. Allerdings sieht man ihn, wie er mittels Kreissäge ein Brett durchtrennt. Arbeitsschutz, Fehlanzeige. Das Blatt der Kappsäge in der nächsten Szene bewegt sich nicht. Es steht still, obwohl die Tonspur etwas anderes vermittelt. Bildwechsel. Jetzt dreht es sich doch und es folgen einige Schnitte. Wild fliegen vagabundierende Holzstücke durch die Luft. Etwas Akkuschrauben und schon ist der Cache in Form einer Scheune fertig. Rot lackiert mit Q. Schnitt. Ein ähnlicher Cache in diesem draußen. Ein älterer Geocacher, Tricky Barbie, versucht ihn zu öffnen. Es ist ein Gadget-Cache, dabei erinnert er sich, Bob Billy seinen Cache geliehen zu haben. Was wohl damit ist? Daher ruft er ihn schnell einmal an. Sie verabreden, dass Bob Billy die rote Scheune in den nächsten Tagen zurückgibt, nicht ohne sich zu fragen, was er mit seiner unbeschreiblichen Verbastelei anfangen soll. Weiter geht es mit Geocachen in der Pandemie. Beispiel Ontario. Und der neue heiße Scheiß für Cache Canada ist ein Fizzy Grid, ein Difficulty Terrain Gitter, ausschließlich gefüllt mit Earthcaches inklusiver schöner Bilder aus Ontario. Also nicht im Grid, aber im Video auf dem Monitor, damit die Zuschauer auch was gucken können. Adventure Lab Serien folgen ab Stunde 43 Minuten. Herrenrunde. Der bereits bekannte The Bruce O von Cash the Line videokonferiert mit Kyle, KC-11 und Ian on the Boat. Es geht um das Lincoln Highway Adventure Lab Project, welches von New York City nach San Francisco führt. 106 Adventure Labs mit meist 10 Stationen pro Cache ergeben 900 individuelle Stationen quer durch US-Amerika. Das Grundthema behandelt die Geschichte um die genannte Straße. Zum Ende der vierten Stunde treffen wir Bob Billy the Redneck Geocacher in Phone Corona. Bob Billy Lost Place cached in der Gegend herum. Schwierigkeit 4, doch an den angegebenen Koordinaten findet er nichts. Fummel, fummel und studier, doch es ist nichts zu finden hier. Ein Schild am Zaun weist darauf hin, dass das Betreten des Grundstücks nicht erwünscht ist. Also entscheidet er sich, einen Kumpel anzurufen. Dieser kann wegen der Pandemie nicht helfen. Also quatscht er Alexa voll, diesen Puck mit Kabel, ihr kennt das. Die freundliche Frauenstimme aus dem Puck erklärt ihm, dass es ein Lost Place ist und er zu Hause bleiben soll. Sollte er sich frustriert fühlen, solle er jemand anrufen. Tja, Pech für Bob Billy. Buxy Travels and the Ammo Boxes präsentieren im Anschluss ihren Song Cash on Fire. Wieder eine geile Coverversion mit schickem Video. Es ist 21 Uhr. Thema: Geocaching is for everyone. In Klammern: Family, Kids, Disabilities. Gary Slinkard, GS Link, und Memphis philosophieren darüber, weshalb Geocaching toll ist. Gary erwähnt nebenher subtil sein Buch Hide and Seek Life Lessons of a Geocacher. Stunde 4, Minute 6. Buxy Travels and the Ammo Boxes präsentieren Pokémon Killed the Geocache Star. Wieder eine geile Coverversion von Video Killed the Radio Star mit schickem Video. Im Anschluss cachen mit Familie. Verschiedene Teams stellen sich vor und sprechen, wer hätte es gedacht, übers Cachen. Das hat mich leider nicht so abgeholt. Schaut's daher halt selbst. Stunde 4, Minute 56. Buxy Travels and the Ammo Boxes präsentieren Bohemian Like You, The Road Trip. Schön umgesetzt. Yeah, I like you. 22 Uhr. Thema jetzt: Gadget Panel Showcase. Olaf, TH10GT, aus Deutschland in der Lüneburger Heide, erzählt seinen Cacher-Werdegang. Ebenso wie den Unterschied zwischen Gadget-Caches und Smart-Caches. Smart-Caches als echte Teilmenge der Gadget-Caches. So hab ich's verstanden. In Folge erläutert er einen seiner Elektronik-Caches, sprich wie er aufgebaut ist. Interessantes Video für kreative Köpfe. Stunde 5, Minute 11. Father and Friend aus den Niederlanden. Nach dem obligatorischen Cacher-Werdegang präsentieren auch sie einen ihrer Caches. Eine, wie ich finde, hübsche Bastelei. Mehr Cacher, mehr Caches, zack, ist die Stunde um. 23 Uhr. Caching around the world. Pictures und Videos. Wir sehen eine Stunde lang Pictures und Videos. Aus der Welt. Schöne Bilder, schön zum Gucken. Aber viel erklären kann ich da nicht. 24 Uhr, Mitternacht. Thema jetzt: Geocoins und Trackables. Annie Love erläutert ihre Rolle im HQ. Dann erzählt sie über Trackables. Hound referiert ab Stunde 7:25 über Coins und schon ist die Zeit um und die letzte Stunde startet. Also bitte, ich mach jetzt schnell. Aber was bitte hätte ich über Trackables und Coins schon weiter erzählen können? Ja, man macht sie halt, man tauscht sie halt, man sammelt sie halt und das ist es dann auch. 1 Uhr nachts, Final Thoughts, Travel Bugs Concert. Ja, letzte Gedanken. Nach 7 Stunden und 59 Minuten ist Brian wieder dran. Er bedankt sich nochmals. Dann beginnt das Konzert der The Travel Bugs aus Colorado. Naja,